1475, Europa hält still. Karl von Burg und Burgländer unter seinen Willen. 30.000 gegen 4.000 verloren allein. Doch die Mauern von Neuss sollten stärker sein. 11 lange Monate Hunger, 11 Monate Not. Am Horizont flattert burgundisches Rot. Kein morscher Wall aus vermodertem Holz. Neuss ist kein Dorf, Neuss ist steinerner Stolz. Die Mauern stehen fest wie ein Fels in der Flut. Getauft in Gebeten, gehalten durch Wut. Tibor rennt über Dächer, durch Schatten so schnell. Trägt Botschaften heimlich, sein Herz schlägt wie Höll. Er hört die Kanonen, er riecht das Gestein und flüstert sich zu, Neuss wird siegreich sein. Er klettert am Quirinus himmelwärts fort, sein Lachen verhallt an steinernem Mord. Doch oben im Wind bricht sein spöttischer Blick, er sieht die Trümmer, das bittere Geschick. Er sieht, wie der Hunger die Wangen hohl frisst, wie die Stadt ihre Söhne und Väter vermisst. Kein Raum mehr für Zögern, kein Raum für Zier. Hier kämpft jeder Mensch wie ein verwundetes Tier. Doch tief in den Gassen, im Elend, im Grauen, sieht er die Stärke von Kindern und Frauen. Sie schleppen die Steine, den Mörtel, das Blei, bergen die Toten im Alarmgeschrei. Von Zinnen herab, sieden schwarz und bitter, stürzt Pech und Jauche auf burgundische Ritter. Neuss, oh Neuss, Festung der Treue. Kein Kniefall, kein Flehen, keine Reue. Tibor steht hoch auf dem Münsterdach, sein Ruf hält die Hoffnung der Stadt noch wach. Sein Schrei ist ein Schwur, der den Himmel zerreißt. Neuss bleibt bestehen, solange ihr Hunde noch beißt. Hört es weit, wir geben niemals auf. Hier nimmt Freiheit ihren ewigen Lauf. Tibor sieht Daniel, den Freund aus der Gas. Reglos im Schlamm, eine blutige Mass. Ein Pfeil traf das Herz, das beim Spielen noch schlug. Für Tibor ist das Verzweiflung genug. Er weint keine Träne, er schmiedet sie um. Sein Schmerz ist nicht leise, sein Schmerz bleibt nicht stumm. Er rennt für die Toten, singt gegen den Tod, trägt Hoffnung in Keller und das letzte Stück Brot. Und wenn die Kanonen dann endlich verstummen, sieht man Tibor den Stolz seiner Heimat erklimmen. Er greift nach dem Seil, wenn die Kraft fast versiegt, bis Quirinus Klang über Leichen hinfliegt. Die Glocken, sie hallen wie Donner durchs Land, bis zum rettenden Kaiser, zum rheinischen Strand. Ein heiliges Dröhnen, ein Schwur in der Nacht, wir haben das Dunkel noch immer verlacht. Bestehen, solange ihr Hunde noch beißt. Hört es weit, wir geben niemals auf. Ihr nehmt Freiheit, ihren ewigen Lauf. Neuss, oh Neuss, du stehst wie ein Turm gegen Donner und Pfeil, gegen Feuer und Sturm. 1475, der Herzog zog ab. Burgund fand in Neuss seiner Träume ein Grab. Noch heute flüstert der Wind durch den Stein von einem Jungen, so mutig, so klein. Barfuß auf Mauern, das Haar rot wie Glut. Tibor lebt, feilt in Neusser Blut. Selbst nach 500 Jahren in heutiger Zeit ist manch neuer Bürger zu schwören bereit. Er habe ihn gesehen in der stillen Nacht, hoch oben am Münster bei eisiger Wacht. Ein Junge, der barfuß dort geht und mit Haar so rot wie das Feuer, so wunderbar. Als Abbild, als Geist und doch lebendig im Tod erscheint er als Bote in höchster Not. Mal hört man ihn lachen, mal sieht man ihn singen und manchmal sogar über